Nachrichtenredaktion wünscht allen Hörern einen guten Rutsch. Das Neueste aus aller Welt gibt es wieder ab morgen früh um 6 Uhr. So, da wollen wir mal. Hui! Radio Regenbogen 1994, Verkehrsservice. Es liegen uns keine Meldungen über Staus oder Behinderungen vor. Ich darf Sie aber schon mal warnen, es könnte wahnsinnig glatt werden. Heute ist jetzt 8 Uhr, es regnet in vielen Teilen des Regenbogenlandes. Also passen Sie auf jeden Fall nachher mal auf. Es könnte wirklich sehr glatt werden. So zwischen 0 und 3 Grad. Ansonsten, gute Fahrt. Hier ist Mike Diehl. Hi. Radio. Am Abend. Radio. Am Samstag. Radio. So, das waren sie, die letzten Nachrichten. Es gibt auch keinen Verkehrsservice mehr, nur wenn irgendwas Wichtiges passiert. Partyservice ist abgehakt, die Partys können jetzt laufen. Wir haben wahnsinnig gute Musik, bis morgen früh um 6 Uhr. Jetzt fange ich an, nachher kommt so um 10, 11, halb 12 Charlie 2000. Danach kommt Lars Michael Storm und wir machen eine Riesenparty mit euch und Radio Regenbogen. Wunderschönen Silvesterabend wünsche ich euch und die Sabine auch, die ist nämlich auch da. Bis gleich. So good, go so good. erste Party. Mitten im Regenbogenland bei Radio Regenbogen, Ihrem Radio von hier mit der besten Musik. Musik nonstop, Gags, Witze, Spiele nachher. Das ist Madonna. Where's the party? Von Culture Beat, Calling Mr. Vane. Wenn wir gleich grüßen nach 12, Charlie bittet, dass er euch einigermaßen deutlich ausdrückt. Ich verstehe ja, wenn ihr das eine oder andere Glas Sekt zu viel Indus habt, gell? Aber ein bisschen deutlich könnt ihr schon ausdrücken, ja? Danke. I know what I want and I want it now. I want you. Noch 4,5 Minuten noch bis 1995 und das letzte Lied bei Radio Regenbogen in diesem Jahr heißt The Final Countdown. Achtung, bevor es richtig losgeht, kommt noch ein kurzer Wunsch. Nur noch wenige Minuten bis zum neuen Jahr. Feliz Año Nuevo. Freshenet wünscht allen Hörern ein glückliches und erfolgreiches Jahr 1995. Und viel Spaß bei jeder Fiesta Freshenet. Freshenet, prickelnd bis zum letzten Tropfen. Vinos de España. Noch 2 Minuten. 2 Minuten noch. Minute 30 Sekunden. Die letzte Minute in 1994 läuft. Noch 30 Sekunden, Leute. 30 Sekunden noch. Ich hoffe, die Gläser sind voll. Und jetzt zählen wir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Frohes neues Jahr! Leute, habt ihr was zu sagen da drüben? Wir wünschen alles, alles Gute 1995. Alles Gute 1995. Das war Charlie, das ist Sabine, ich bin Mike D. Leute, ich wünsche euch alles Gute 1995, gell? Bleibt brav, bleibt anständig und feiert noch ein bisschen. Ich grüße vor allen Dingen die Snowbiker. Meine Jungs in Viernheim, die jetzt kräftig beim Feiern sind. Leute, alles klar? Feiert noch schön! Conquest of Paradise. 1995, ein neues Jahr im Regenbogenland. Yeah. und jetzt ein Prosit in zweite Reihe. Nochmal. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ist wieder da. Charlie! Ist wieder da. Oh Mann, das finde ich ja echt gut. Es liegt Paprika in der Luft. Hey, Charlie. Dranbleiben, gleich geht's richtig los. Charlie, das freut mich aber. Sound total. Das stimmt. Charlie 2000. Okay, roll the drums. Hallo Nachtschwärmer, in der ersten Stunde 1995. So, wir machen jetzt Neujahrsgrüßen 01388000. Ruf mich an! Oh, yes! Pass auf, los geht's los. Ich habe den ersten in der Leitung. Wen habe ich drin? Wen habe ich in der Leitung? Niemand, dann gucken wir mal. Hallo, hier ist die Iris. Ja, woher bitte? Aus Schmiedhofen. Ja, und wen grüßen wir zum neuen Jahr? Meinen Mann, meine Kinder, meine Mutter und ganz Schmiedhofen und Bad Krozingen. Wunderbar, tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter. Wen habe ich jetzt? Die Yvonne. Woher? Aus Freiabend. Ja, und wen wollen wir grüßen? Und Freunde und alle. Die ganze Familie. Wunderbar. Tschüss, nach Freiabend. Jetzt geht's weiter. Wen habe ich jetzt? Hallo, hier ist der Leander. Ich wünsche allen, die zu Hause geblieben sind, ein frohes neues Jahr. Danke. Tschüss. Tschüss. Jawohl. Und wen habe ich jetzt? Hallo, Charlie. Hier ist die Nicolina aus Neckar-Elz. Wunderbar. Also ich grüße meine Mutter, meine Freundin Sandra, Bettina, die Kater, mein Bruder Filippo, meine Freundin Bettina und euer ganzes Radio Regenbogen-Team. Danke. Steigt bei euch eine Party? Ja, es kommen noch 15 Leute. Ah, da geht noch was ab. Okay, ja, okay. Tschüss. Tschüss. Wen habe ich jetzt bitte? Radio Regenbogen, wen habe ich jetzt? Bitte schön, wen habe ich jetzt? Alle Leitungen voll. Ich probiere es nochmal. Wen habe ich jetzt bitte? Ja, hallo, ich bin der Jürgen. Woher? Ja, aus Schalbach. Bitte schön. Ja, ich grüße den Rainer, die Sabine, die Trixi, den Werner und den Andreas. Jawohl, und wir grüßen auch alle zurück. Danke, tschüss. Jo, tschüss. Silvester bei Radio Regenbogen. Das flutscht ja heute wieder. Stimmung total. Jetzt Zugabe, Leute. Aber kräftig. 018-8000. Silvestergrüße. Forever Young. Ich gehe in die Leitung. Wen habe ich jetzt bitte? Hallo, hallo. Hallo. Ja, wen habe ich woher? Ja, ist der Elke aus Offenburg. Aus Offenburg. Ganz besonders meine Tochter Sandy und alle, die mich kennen und mögen. Jawohl, tschüss nach Offenburg. Jetzt geht's weiter. Wen habe ich jetzt? Ja, ja, da ist die Silke und die grüßt alle Hilfsfahrer beim Alice und bei der Ritter. Wunderbar, da geht's ja tierisch ab anscheinend. Ja, tierisch in Hilfsbach. Hier ist Hilfsbach. Jawohl. Und wen habe ich jetzt bitte? Radio Regenbogen, hallo? Hallo, hallo. Ja, mei, wen haben wir jetzt da? Nur gut, sondern mit dem Finger aus dem Papier und sagt dann guten Tag. Wen haben wir jetzt hier? Nachstimmer, ich glaube, dass die Leitungen sogar zusammenbrechen. Wen habe ich jetzt? Hallo, Leute! Ja. Ja, da ist der Dominik von Buchta. Von Buchta aus der Schweiz. Party. Ja, wunderbar. Und Maria wird 25. Die ist jetzt 25 Jahre alt. 25, Gratulation. Merci. Okay, tschüss. Tschüss. So, wen habe ich jetzt? Radio Regenbogen, hallo? Hallo, hallo, hallo. Hallo, Luja Socke, nix, nochmal. Radio Regenbogen, wen habe ich jetzt? Hallo, hier ist Tanja Faller und ich grüße alle, die mich kennen und ich wünsche ein tolles 1995. Ja, woher bist du bitte? Aus Freiburg. Freiburg! Ja, Freiburg. Nachschimmer macht ein bisschen langsam mit dem Trinken. Wir haben noch die ganze Nacht und den ganzen Morgen vor uns. Ich brauche eure totale Kondition. Bandi, komm. Du kannst doch auch noch was sagen zum neuen Jahr. El, komm auf jetzt hier. Im Namen aller Bandis auf der ganzen Welt erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. Geht's weiter. Radio Regenbogen, wen habe ich dran, bitte? Den Weihnachtsmann vielleicht? Mal sehen. Hallo, Radio Regenbogen, wen habe ich bitte dran? Alle Leitungen total überlassen nach Schwärmer. Jetzt, wen habe ich dran, bitte, Radio Regenbogen? Ja, hallo, hier ist der Stefan aus Speichingen. Bitteschön. Und ich grüße die Karin, den Martin und die Carmen. Und wir sind gerade am Sekt trinken. Am Sekt trinken und volle Party-Time wahrscheinlich. Ja, volle Party-Time. Wunderbar, feiert alles weiter. Dann. Tschüss. Ja, machen wir. Tschüss. Radio Regenbogen, wen habe ich jetzt bitte? Hallo, hier ist der Zute aus Rheinfelden. Aha, in der Schweiz. Ja, fast in der Schweiz. Ja. Wen wollen wir grüßen? Ich grüße die Martina, die Ursel, den Kaspi, die Rosi, Bärbel, Uli, Peter und Müpfi. Wunderbar, tschüss. Tschüss. Ich lasse einfach die Leitung offen, Nachtschimmer, dass es so schnell wie möglich geht. Wen habe ich jetzt bitte? Hallo, ist der Philipp aus Basel? Hallo? Ja, bitteschön, du bist drauf. Ja, super. Ich grüße ganz einfach mal die ganze Welt, wünsche ein gutes neues Jahr. Und besonders wünsche ich noch dem Otto Stich, unserem Finanzminister, noch ein gutes neues Jahr. Schwyz, hopp, Schwyz. Schwyz, jawohl, danke. Tschüss, wen habe ich jetzt? Hallo, hallo? Wen habe ich bitte? Wer ist dran? Manche trauen sich nicht nach Schwärmer, kann das sein? Ey, aha, Rückkopplung. Hallo? Ja, wen habe ich jetzt? Der Daniel. Woher? Aus Basel, also Birsfelden, richtig. Die Schweiz überrollt uns jetzt gerade. Hey! Jetzt habe ich Probleme. Ja. Feiert schön weiter. Hallo, bist du da? Ja, und jetzt geht's weiter, Ladies and Gentlemen. Wen habe ich jetzt in der Leitung? Radio Regenbogen, bitteschön. Nee, weiterschauen. Radio Regenbogen, wen habe ich bitte? Hallo, hier ist die Conny aus Eschbach und Krotzingen. Ich bin hier mit der Geli und der Nicole und wir grüßen die Brunnenhexen Bad Krotzingen, das Simple Team und alle, die uns kennen. Danke. Jawohl, tschüss, tschüss. Angekommen. Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen, hier geht's ins neue Jahr. Und ich gehe wieder in die Leitung rein und da piepst natürlich. Ich kann gucken, was da ist. Radio Regenbogen, ja, wen habe ich? Herr Helmut von der Königskanzel. Wir grüßen die Petra im Krankenhaus in Freudenstadt. Der Boris und der Jürgen. Und ein neuer Team. Alles Gute im neuen Jahr. Danke, danke. Tschüss. Tschüss. Ja. Stimmung total. Hallo, wir machen Volksmusik. Hallo, da machen alle mit. Very, very good. Okay. Yo, that's yo, the disco hits. Hier ist eure Partywelle. Bis morgen früh. Und jetzt, Leid, macht's auf. Jetzt kommt die volkstümliche Hitparade. Hey, one, two. Hey, ja, hey, hey. Okay. Ein letztes Glaserl mit alten Freunden. Ich geh allein nach Haus. Nee, ich geh nicht nach Haus. Ich hab den Nächsten in der Leitung. Wen hab ich bitte? Da ist Florian aus Basel. Ich grüße die Vreni, den Dominik, den Albert, den Miguel und den Michael. Wunderbar, tschüss in die Schweiz. Aber die überrollen uns, die Schweizer, ja, glaube ich, ja. Yes, nächste Leitung, wen habe ich bitte? Ja, hallo, mein Name ist Petra Schäfer, ich komme aus Mannheim und möchte das ganze Radio Regenbogen-Team grüßen, sowie meinen Freund Leonardo und meine beste Freundin Salam Eldor. Wunderbar, ist angekommen, tschüss. Ich werde mal verzeihen. Wen habe ich jetzt bitte? Ja, hallo, das ist die Daniela aus Königshafhausen. Königshafhaus am Kaiserstuhl! Und ich grüße alles Königshafhaus, insbesondere die Heidi, die Martina, den Thomas, den Klaus, den Horst und den Andreas. Wunderbar! Schöne Grüße auch an euch da unten. Tschüss! Juhu! Ach komm, lass es sein! Alles bewegt sich, der Kirchturm dreht sich, das hat jetzt lieb. Ach, schon mal, feiert ihr schön zu Hause? Wunderbar, es sind einige hier, die haben jetzt alle Raketen losgelassen und werden jetzt langsam wieder zurückkommen. Schau mal, Herzlein, ich küsse. Schau mal, Herzlein, ich gehe wieder in die Telefonleitungen rein. Oder so. Mal schauen, was wir haben. Radio Regenbogen, wen habe ich bitte? Ja, hier ist der Uwe aus Rottweil. Ich grüße das ganze Charlie-Team und vor allem Sonja, Elke und der Lars. Dankeschön, tschüss. Jetzt habe ich wen bitte? Ja, guten Tag, das Stalder in Bettwil. Das ist in der Schweiz? Ja, genau, genau. Wir haben eine tolle Party und so. Oh. Darf ich jetzt ein paar Grüße loswerden? Ja. Also, als erstes grüße ich den Missy. Er heißt Daniel Schmid. Er kommt aus Birsfelden. Dann der Patrick Suter. Dann Karin Wilhelm. Der Andreas Schmid. Daniel Hirschi. Dann haben wir noch den Dominik Schmid. Corinne Stalder. Susanne Stieger. Und zuletzt, zu guter Letzt. Ah, wir haben gar kein Letzt mehr. Entschuldigung. Das waren alle. Aber jawohl. Ich grüße ganz fest meine Eltern und die Eltern, die hier sind. Und so. Wunderbar. Tschüss. Herzlein. All normal. Ist doch voll normal. Ist doch voll normal. Hey, reicht super. Voll normal. Voll total normal. Hyperkoll. Tierisch. Voll normal. Ist doch voll normal. Hey, reicht super. Voll normal. Das ist echt voll normal. Hallo Nachtschwärmer! Na schon mal, bevor ich weiter in die Leitungen reingehe, wir haben noch einiges vor, wir haben noch Deutsche Welle Spezial, Techno ein bisschen, Reggae und natürlich alles, was Spaß macht. So, nächste Telefonleitung, wen habe ich bitte? Hallo, hallo. Ja, den Christian aus Mannheim. Christian, hallo. Ja, ich wünsche erstmal frohes neues Jahr euch und allen, die schaffen müssen. Ja, genau. Da soll man mal nicht dran denken. Ja, und du bist einer davon wahrscheinlich? Ja, leider. Ja, was machst du denn gerade bitte? Ich bin im Werkschutz. Aha, ja gut, die grüßen wir alle, die arbeiten müssen, das heißt Taxifahrer, Werkschutz, ja, Rotkreuzdienste, Polizei und so weiter, ja? Ja, okay. Tschüss, tschüss nach Mannheim. Jetzt nächste Leitung, wen habe ich bitte? Radio Regenbogen. Hallo, ich möchte die Familie Glanz grüßen, Familie Koch. Und woher bitte? Aus Hauen-Eberstein. Hauen-Eberstein bei Baden-Baden. Jawohl. Und alle, die mich kennen. Wunderbar. Tschüss. Tschüss. Radio Regenbogen mit der Nächste, bitte. Wen habe ich? Wen habe ich? Niemand? Jetzt aber? Wen habe ich jetzt? Radio Regenbogen. Hallo, hier ist die Jutta. Ja, woher? Wir möchten aus Neckargemünd. Wir möchten alle grüßen überhaupt, die unterwegs sind. Und alle Verletzten so einsammeln. Also die Krankenwagenfahrer und vor allen Dingen den Ralf Beck, den grüße ich ganz herzlich auch von seiner Frau. Aha, gut, ja? Jawohl, danke, tschüss. Machen wir noch eine Leitung, wen habe ich jetzt? Hier ist der Anita. Ich möchte gerne Radio Regenbogen grüßen, die Ostersheimer, den Rainer Kruppke, die Elke, dann die Nachbarn und den Ronny und die Sandra, den Robert und die ganzen Thüringer, die uns kennen, wenn sie auch nicht den Sender erreichen. Dankeschön. Wunderbar, tschüss. Und jetzt noch jemand? Radio Regenbogen, wen habe ich? Ja, mein Name ist Tony. Hey, hey, woher bitte, woher? Du, wir haben jetzt echt nichts verstanden. Ja, ja, ich muss raus, ja, bei Funktelefon. Du musst ich Radio leise machen. Ich bin im Kaiserstuhl. Aha. Und ich grüße alle meine Familie, die Radio Regenbogen und dich, Charlie. Und ich wünsche dir eine ganz neue, gute Jahr. Dankeschön. Hallo, tschüss. Wen habe ich jetzt bitte? Hallo, wen habe ich jetzt? Radio Regenbogen, Radio, Radio, Radio, Radio. Hallo, ja. Hier ist Dirk aus Neusatz und ich grüße dich, Charlie. Und hey, ist da auch... Ein gesundes neues Jahr und grüße alle, die mich kennen. Ist aber auch eine Party im Gang? Ja, eine Party in Neusatz. Jutta, ja. Grüße dich, Jutta, vor allen Dingen Jutta. Wie viele Leute seid ihr denn so? Oh, wir sind gerade mal vier, aber uns geht's gut. Aber ja, für vier Stück seid ihr gut drauf, muss ich schon sagen. Echt gut drauf. Jawohl, danke, tschüss. Radio Regenbogen, wen habe ich bitte? Hallo, hallo, Radio Regenbogen. Hier ist die Nachtschwärmerparty. Radio Regenbogen, wen habe ich jetzt? Ja, hallo, hier ist die Duschka aus Altensteig. Ja? Und ich grüße alle, die mich kennen, vor allem meine Freundin Daniela aus Altensteig, meine Eltern, meine ganze Familie und natürlich Radio Regenbogen. Dankeschön. Danke, tschüss. Und ich grüße alle Altensteiger, da war ich hier neulich, da war es super stark. Hey! Wir machen heute eine Party. Bis morgen früh. Wir haben noch Rock'n'Roll, wie gesagt, und Deutsche Welle und so weiter. Die Weiber und der Sumpf. Ah, da fällt mir gerade ein, ich grüße natürlich alle Blondinen, mit denen habe ich ja zurzeit. Aber ihr dürft das nicht zu eng sehen. Und jetzt alles mitsingen im Radioland draußen. If you wanna live some more, honey, honey, honey. If you do not take the vow, you can eat the sacred cow. You'll get karma anyhow. Honey, honey. Bow down, mister. Bow down, mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister. We say Radisha. Okay, hey. Do the right thing with your hands, lay down the pleasing sands, whatever else your faith demands. Hare, hare, hare. From Bombay to Rajasthan, Nitai go, Radhe Shyam, Hare Krishna, Hare Ram. Hare, hare, hare. Bow down, mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister. We say Radhe Shyam. Bow down, mister. Die Leitungen glühen im wahrsten Sinne des Wortes. Nächster Anruf. Hallo, wen habe ich bitte? Ich hier ist der Peter. Woher? Aus Freiburg. Freiburg, ja. Weite Nordsinge. Bitte und darf ich grüßen? Ja, bitteschön. Also, ich grüße alle Rudis unter uns und vor allem unsere Familie, die heute Abend hier in Norsingen zusammen feiert. Und ich wünsche allen viel Glück und viel Segen im ganzen neuen Jahr. Und Mama und Papa auch. Genau. Wunderbar, das wünsche ich mir natürlich allen auch. Danke, tschüss. Nächster, Radio Regenbogen. Radio Regenbogen, wen habe ich bitte? Ja, hier ist Diana. Bitteschön, woher? Aus Wildstedt. Wildstedt, ja. Aus Wildstedt, ja, das ist bei Kehl. Ja, wirklich. Kennen wir, okay. Also, und wir sind eine größere Gesellschaft, wir übermitteln allen ein wunderschönes neues Jahr. Das ist der Ralf und der Markus und die Nicole und die Doris. Wir wünschen allen ein wunderschönes neues Jahr, besonders den Mitgliedern von VfR Wildstedt. Aha, und wie groß ist die Gesellschaft, die ihr da habt gerade? 5 und dann haben wir alle Kinder mit, das sind auch nochmal 4. Aha, lass mal Kulisse hören. Kulisse hören, also. 1, 2, 3. Dankeschön, tschüss. Radio Regenbogen, wen habe ich bitte? Ja, hallo, hier ist der Manuel. Woher? Aus Viernheim. Viernheim, jawohl. Ja, ich grüße alle, vor allem meine Eltern. Ja? Ja. Und alle, die mich kennen. Wunderbar, tschüss. Nächste, Radio Regenbogen, bitteschön. Ah, grüß dich, hallo. Charlie, alles klar? Ja. Alles Gute fürs neue Jahr. Und wer ist dran und woher? Ja, ist der Frank aus Freudenstadt. Wunderbar, Frank. Tschüss, danke. Okay. Yabba dabba doo. Hey, jetzt komm on! Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los, unsere Bolognese. Achtung! The best station with the best music. Einfach super! Nachtschwimmer, sehe ich das richtig, dass das die richtige Party-Musik für zu Hause ist? Hoffe ich doch. Jetzt gehe ich wieder rein in die Leitung. Radio Regenbogen, wen habe ich bitte? Hallo, hier ist die Heidi aus Schwarzach und ich grüße alle meine Freunde und Bekannte, besonders die Anni, den Rudi, die Hilde, die Maria, den Josef und den großen Teufel und den Frauenstammtisch in Oberschwarzach und das ganze Radio Regenbogen-Team und wünsche allen ein gutes neues Jahr. Danke, ebenfalls. Tschüss. Radio Regenbogen, wen habe ich denn jetzt bitte? Ja, die Viola aus Mingolsheim und ich grüße meinen Mann Rainer, den ich über alles liebe und wünsche ihm 95 alles gut und dass es so schön wird wie 94. Danke. Das war jetzt schön. Tschüss. Radio Regenbogen, wen habe ich jetzt? Ja, hallo, Heiko Betz hier. Hey. Aha. Hey. Ich wünsche euch also mal frohe Weihnachten. Ja, also ein bisschen kleinen Spätsinn da. Ja. Also ein gutes neues Jahr zu euch. Tschüss. Radio Regenbogen, wen habe ich jetzt? Hi, hier ist Ivana aus Schopfheim. Und ich grüße alle, die mich kennen und mögen. Und vor allem unseren Lieblingslehrer Herr Schiebold. Und das ganze Radio Regenbogen-Team. Die ganze Familie Maurer, Familie Golubitsch und Familie Hohmann. Und Christine und Frank. Und bei euch wird auch gefeiert gerade? Bei euch wird gefeiert? Ja. So ist es richtig. Tschüss. Wunderbar. Radio Regenbogen, bitteschön. Ja, das ist der Simon. Wir werden Reckenbach. Grüße aus von Reckenbach, Luzern. Reckenbach, Schweiz. Alle vom Turnverein. Und besonders Ruth, Kaiser, Michi, der Tabu und Sandra. Wunderbar, tschüss. Radio Regenbogen, wen habe ich jetzt? Hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, na, also weiter, Radio Regenbogen. Was ist Jakob? Bitte schön, woher? Aus Donaueschingen. Donaueschingen, hallo. Bitte schön. Ich möchte alle, die mich kennen, grüßen. Und das Team auch. Dankeschön. Ja, das war's? Ja. Tschüss. Radio Regenbogen, bitteschön. Wen haben wir jetzt? Hallo, hier spricht der Dirk Schütz. Und wir haben eine riesen Kulisse da im Hintergrund. Ja, ja, ja. Lass mal Test machen. Test, Mikrotest. 1, 2, 3, 4.